1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht mit kleiner Verspätung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen unsere Sendung mit einem freien Thema und wir bleiben dann auch dabei, denn das ist ja Freitagnacht immer so. Freie Themennacht, ihr könnt euch melden bei mir zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt und über das ihr gerne mit mir streiten oder plaudern wollt, was auch immer. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt René und der ist 38. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, René. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe eine ganz seltene Blutkrankheit. Das nennt sich hypereosinophiles Syndrom. Davon erkranken 100 Leute gerade mal in Europa. 100 Leute nur? Ja, pro Jahr. Und ich habe direkt innerhalb eines Jahres 2 Lungenembolien hinter mir. Die letzte war fast tödlich. Da lag ich 4 Tage auf Intensiv. Also davon weiß ich nur noch, dass sie mir Blutbeutel angeschlossen haben. Und so weiter. Also war schon ganz schön heftig. Und das Schlimme bei der Krankheit ist, man weiß nicht, welches Organ es demnächst befällt. Wie lange hast du diese Erkrankung schon, René? Also festgestellt haben sie, also die Erkrankung fing an letztes Jahr Karfreitag. 2009, aber um die genau diagnostizieren oder festzustellen, haben sie gebraucht bis Januar dieses Jahres. So lange? Um erstmal genau zu wissen, was das überhaupt ist. Da bin ich schon alleine durch Krankenhaussuche durch die Hölle gegangen. Wie hast du denn bemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Wie hat sich diese Krankheit bemerkbar gemacht? Also es fing an mit einem dicken Bein. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Dann hieß es erst, ist Thrombose, ist keine Thrombose, ist irgendwas anderes. Das wussten sie dann nicht genau. Und dann war ich beim Hausarzt und der hat mich... Der hat dann festgestellt, dass ich eine Lungenembolie habe und hat mich sofort ins Krankenhaus eingewiesen. So fing das an. Ja. Und bei dieser ganzen Untersuchung wegen der Lungenembolie haben sie festgestellt, in meinem Blutbild stimmt was nicht. Du hast gerade gesagt, dass das eine ganze Weile gedauert hat, bis man dann endlich die Diagnose gestellt hat, was es ist. Ist die Diagnose dann in einer Spezialklinik gestellt worden oder hat das ein pfiffiger Arzt in einem normalen Krankenhaus rausbekommen? Da haben sich die Professoren extra zusammengesetzt. Da haben sich mehrere Professoren, die haben eine Tagung gemacht und sich extra für mich zusammengesetzt. Ja. Weil sie nicht wussten, was es genau ist, weil die ja so ultra selten ist. Ja, so, nun weißt du, was es ist. Es ist eine sehr seltene Erkrankung. Du hast gerade gesagt, wie viele Leute da pro Jahr daran erkranken. Hilft das insofern weiter, dass man gezielt therapeutisch was machen kann? Also es gibt mittlerweile einige Mittel dafür, aber die sind noch nicht zugelassen. Ich habe zwar jetzt ein Medikament dafür, was auch noch nicht zugelassen ist, was sehr teuer ist, was ich Gott sei Dank kriege, weil ich die richtigen Ärzte mittlerweile habe. Hilft das denn etwas? Ja, es hilft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das denn eine lindernde Wirkung oder hast du die Chance, eventuell die Hoffnung, dass diese Krankheit besiegt wird? Also besiegt wird die nie, aber ich könnte die Chance haben, alt damit zu werden. Ah ja. Du hast gerade gesagt, man weiß nie, welches Organ betroffen ist, befallen wird. Wie hat man sich das genau vorzustellen, wenn ein Organ von dieser Krankheit befallen wird? Also diese Hypereosinophilen oder wie die heißen, das ist eine Unterart der weißen Blutkörperchen. Und die greifen dann, weil die zu viel sind, das ist praktisch wie eine überallergische Reaktion und die greifen dann die Organe an. Und bei mir ist halt ein Sonderfall, die haben die Lunge direkt angegriffen. Daher die Embolien? Daher die Embolien, genau, 2 Stück, direkt innerhalb eines Jahres. Ja. Ist das denn jetzt innerhalb der Lunge noch weiter fortgeschritten, die Erkrankung? Das kann man doch sicher genau jetzt beobachten. Es geht so weit, also mit der Lunge. Ich hatte viel Wasser drin, immer, also musste schön punktiert werden und solche Scherze alles. Und wie punktiert man eigentlich Wasser aus der Lunge, wie geht das? Ja, es wird hinten durch den Rücken, sag ich mal, durch die Rippen eine Nadel gesteckt. Und dann kriegt man so einen schönen Beutel da dran, wie man den vielleicht kennt als Urinbeutel. Ja. Ja, und dann werden höchstens 2 Liter pro Tag abgelassen, je nachdem wie voll man ist. Achso, also das fließt dann quasi aus diesem Röhrchen, aus dieser Nadel raus in den Beutel rein? Ja, genau. Ja. Und das, besteht denn die Gefahr, dass du, dass nochmal eine Embolie auftritt? Ja, die Gefahr besteht sehr, sehr hoch. Das heißt, und die dritte würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ah ja, das heißt ja, du lebst auf dünnem Eis, kann man so sagen. Auf ganz dünnem Eis, ja, ich weiß nicht, also die Ärzte geben mir Hoffnung durch die Medikamente auch und so. Man kann damit ultra alt werden, weil die Krankheit ist noch nicht richtig erforscht. Man weiß auch nicht, woher die kommt. Kann durch einen Gendefekt kommen, den habe ich aber nicht. Und aber diese Erkrankung hat ja nun dein Leben völlig umgekrempelt. Total umgekrempelt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt erst 38 und innerhalb eines Jahres bin ich doppelt so alt geworden. Das glaube ich. Kannst du oder konntest du überhaupt im Laufe des Jahres deiner Arbeit nachgehen? Ging das? Nee, ich konnte gar nichts. Gar nichts machen. Großartig. Also 3 Treppenstufen, ja, ja. Erstmal 1 Stunde Pause. Das glaube ich. Was hast du vorher gearbeitet? Ich war Mechatroniker, okay. Aber davor hatte ich eine Langzeittherapie, muss ich dazu sagen. Bin abgerutscht durch die Scheidung. Ja, okay, das war eine andere Thematik. Gelernt ist eine andere Thematik. Bin abgerutscht, habe mich dann aber auch in Therapie gegeben. Ja. Wie sieht das denn mit deiner familiären Situation aus? Lebst du alleine oder hast du eine Familie? Ich lebe alleine, bin geschieden und habe eine 13-jährige Tochter, die mich immer besuchen kommt. Die kommt dich immer besuchen? Also ja, mit der habe ich sehr guten Kontakt. Ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, die Tochter. Ja, ganz wichtig. Ganz versteht wichtig. Sie? Ja. Oder weiß sie? Hast du ihr das genau erklärt, wie ernst deine Situation ist? Ja, bloß das Problem ist, ich selber nehme die ganze Situation nicht so ernst wie meine Angehörigen. Also wie auch die Tochter? Ja, wie auch die Tochter, genau. Woher weiß die Tochter die Einzelheiten? Von dir oder von jemand anderem? Die weiß ja einmal, weil meine Ex-Frau in dem Krankenhaus selber arbeitet, wo ich reingekommen bin. Einmal dadurch und ich rede offen mit ihr darüber, über die Sache, weil es ist ja auch wichtig. Also kümmert sich deine Ex-Frau denn ab und zu auch ein bisschen um dich oder hat die dich im Krankenhaus da besucht, wo du gelegen hast, wo sie dann selbst auch gearbeitet hat? Nee, gar nicht. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu meiner Frau, also zu meiner Ex-Frau gar nicht mehr. Wer ist großartig. Ja, kann man sagen, dass der wichtigste Mensch die Tochter ist? Ja, genau. Es gibt keine neue Freundin. Wie ist es mit den Eltern? Leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben noch und meine Mutter unterstützt mich sehr viel. Die muss mich auch jetzt hier zum Arzt immer fahren oder sonstige Sachen. Ich bin froh, dass ich meine Eltern habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl die schon so alt sind. Nun hast du gerade gesagt, du nimmst es eigentlich gar nicht so ganz ernst. Nein, man selber nimmt es nicht so wahr, obwohl man in einer Situation ist, das ist, als wenn man einen Schleier hat irgendwie. Was ja auch irgendwie auch gut ist. Du kannst ja nichts ändern. Medizinisch machst du ja schon alles, was möglich ist. Du bist in guten Händen, höre ich heraus, wie du es gerade beschrieben hast. Und der Rest wäre ja nur, dass du dir da wahnsinnige Ängste noch zusätzlich einredest und du kannst ja an der Lage grundsätzlich ja nichts ändern. Nee, du bist halt ungewiss, das macht einen verrückt. Ja, klar. Aber offensichtlich gehst du auch mit dieser Ungewissheit relativ gelassen um, oder? Ja, sehr, sehr gelassen. Ja, muss ich ja. Ja. Hast du mal mit anderen gesprochen, die auch diese Erkrankung haben? Es sind ja sehr wenige, ich weiß, aber trotzdem. Hast du dich da mal ausgetauscht? Nee, gar keine Möglichkeit zu gehabt. Ja. Bis jetzt. Überhaupt keine Möglichkeit. Gibt doch keine Gruppen oder so, soweit ich weiß. Irgendwie, mit denen man sich mal austauschen könnte in dem Bereich. Ja. Also überhaupt nicht. Ich habe zwar viele Krebspatienten mitgekriegt, weil ich ja auf dieser Krebsstation auch liege, weil es ja auch eine Art von Krebs ist, also Blutkrebs ist. Und aber es sind ja ganz andere Voraussetzungen. Hast du, wenn du schon so relativ gelassen damit umgehst, hast du dennoch mit deiner Tochter mal darüber gesprochen, dass du vielleicht bald sterben könntest? Nee, das habe ich noch nicht. Sie weiß es zwar, aber so genau wollte ich sie nicht drauf ansprechen, weil sie ist erst 13 und sie soll ja ihre Jugend eigentlich genießen. Ja. Sie hat zwar, also über die Ängste mit ihr rede ich schon. Also man merkt es auch, dass sie Angst hat, merke ich immer, wenn sie zu Besuch ist, zum Wochenende auch und so. Also merkt man schon, sie macht sich auch Sorgen und sie sagt doch, Papa, trink mal nicht so viel oder mach diesmal nicht und so, ne? Wahrscheinlich wird, schon. Vielleicht wenn sie es noch gar nicht ganz konkret gedacht hat, aber so unterbewusst wird sie schon ahnen, dass es durchaus auch eine sehr ernste Situation ist, in der du dich befindest im Moment. Ja, das weiß sie. Ja, die hat es auch mitgekriegt, wo ich auf Intensiv lag zum Beispiel. Ja, ja. Deswegen. Der Grund deines Anrufes, René, bei mir war, über diese Krankheit und deine Situation mal zu erzählen oder hast du noch einen anderen Grund verfolgt? Ja, überhaupt mal mich auszusprechen, mit dir mal zu reden, weil ich habe dich ja schon ewig und drei Tage gucke ich die Sendung. Ja. Irgendwie immer und wollte ich mal sagen, und wie ich mich verhalten soll. Ich weiß es selber nicht, wie ich den Schatten zum Beispiel loskriege, wie ich zu mir selber sagen kann, nimm mich mal ernster, weil zum Beispiel mit dem Rauchen habe ich zum Beispiel gar nicht aufgehört. Wie, du hast nicht aufgehört zu rauchen? Bist du wahnsinnig? Gar nicht. Ja. Also ich finde es ja gut, wenn man relativ locker mit so einer schweren Erkrankung umgeht, aber das heißt nicht, dass man fahrlässig sein soll. Mensch, du hast eine unter Umständen tödlich endende Erkrankung. Du hast zwei Embolien schon, Lungenembolien hinter dir und du rauchst noch? Bist du wahnsinnig? Warum tust du das denn? Ja, Sucht. Ja, so gut. Lange, weiß ich nicht. Also da sind Sachen passiert, zum Beispiel, wo ich über 4 Tage auf Intensiv lag, kam zum Beispiel Pfleger an, der hat mir Blut abgenommen und der hatte schön nach Rauch gerauchen. Und dann kam es wieder durch, irgendwie, boah, yo, das möchtest du jetzt auch. Und das Erste, sag ich mal, was ich gemacht habe, wo ich von der Intensiv runterkam, war erstmal eine Zigarette geraucht. Wahrscheinlich würde dein dich behandelnder Professor die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn der es wüsste. Der weiß es wahrscheinlich nicht, oder? Doch, der weiß es. Der weiß es? Er weiß es und so durch die Blume, er findet es nicht gut, aber er sagt, es ist besser, weil der Entzug im Moment wäre schlimmer. Ach so. Würde die Krankheit noch verschlimmern. Ach so. Ah, das ist ein interessanter Aspekt. So hätte ich es jetzt nicht gesehen. Aber letztendlich müsste dann doch dein Ziel sein, es zu reduzieren. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall. Gibt es denn darüber hinaus noch irgendetwas, was du eigentlich nicht tun dürftest? Ja, Alkohol trinken. Auch? Wieder. Auch in größeren Mengen? Ja, nur noch Bier, ne, in größeren Mengen geht. Bist du Alkoholiker? Ich war Alkoholiker, war auch schon in der Langzeittherapie. Von 2008 bis 2009. Ach, das meinst also du für mit diese 4 Monate. Da meinte ich mit Therapie. Ja. Und deswegen, also. Weiß das der Professor auch, dass du trinkst? Ja, das weiß der auch. Und? Findet da auch nicht toll, und ich probiere mich zusammen zu reißen, gibt auch ein paar Tage, da trinke ich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da probiere ich mich schon. Argumentiert er denn da genauso, dass der Entzug dir mehr schaden würde im Moment als der Alkohol? Nee, er sagte immer, und da bin ich auch in einer Suchtberatung wieder. Also dass man da ein bisschen was machen kann, er findet nicht ganz toll, was passt doch mit den Medikamenten nicht. Also das ist schon eine Gratwanderung, die du da begehst, glaube ich. Ja, also mit vielen, vielen auf Rasierklinge. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich würde gerne die Einschätzung mal meiner Diplompsychologin dazu holen. Ja, gerne. Ja, das ist die Magdalena heute Nacht, die ruft dich jetzt gleich an und dann könnt ihr doch mal beraten, wie du dich geschickt überlisten könntest und aus diesen Sachen rauskommst, denn letztendlich ist es für dich ja nur gut, wird es für dich nur gut sein. Ja. Ja, lieber René. Dann danke ich für deinen Anruf und dein Vertrauen. Ja, ich danke dir. Wünsche dir, deiner und Tochter, alles Gute. Super, eins wollte ich noch loswerden. Gerne. Erstmal danke ich dir für deine tolle Sendung und deinen Leuten im Hintergrund. Die sind ja super. Das ist sehr nett. Richte ich gerne aus. Sehr nett, vielen Dank. Gut, danke. René, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, super. Tschüss. Ciao. So, wir machen weiter mit Jürgen. Jürgen ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich war bei einer Wahrsagerin, weil ich ein Bauchgefühl hatte, dass mein Sohn Andreas nicht von mir ist. Und die Wahrsagerin, ja, das jetzt bestätigt. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Die Leitung ist nicht sehr gut. Du versuch mal, den Hörer ein bisschen näher an den Mund zu halten. Ja. Du warst, ich wiederhole mal, bei einer Wahrsagerin. Genau. Weil du das Gefühl hattest, dein Sohn ist nicht von dir. Ja, genau. Wie alt ist der Sohn heute? Der ist 6. 6. Und die Wahrsagerin hat jetzt zu dir gesagt, in der Tat, der ist nicht von ihnen. Genau. Und du glaubst es? Ich hatte vorher schon das Gefühl, das Bauchgefühl. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich bin lange verheiratet mit der Frau und wir haben noch 2 weitere Kinder. Ich habe mich verstanden. Wie lange verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Mhm. Und 2 weitere Kinder, wie alt sind die? Der Große ist 9 mhm. und eine Tochter, die ist 1 Jahr alt. Mhm. Der Junge ist 6. Genau. Bevor wir auf die Wahrsagerin kommen, nochmal kurz die Frage, warum glaubst du denn, dass der Junge nicht von dir ist? Ja, ich hatte das Gefühl schon vorher und es sieht auch nicht aus wie die anderen beiden Kinder. Kinder hat wenig Ähnlichkeit mit ihnen. Und mit dir, wenig Ähnlichkeit mit dir. Auch mit mir, ja. Mit ihr auch nicht. Wie mit? Also die beiden anderen Kinder mit mir. Ja, so. Mhm. Genau. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich vorgehen kann. Ja. Nun gut, das kann ja mal passieren, dass Kinder irgendwie nicht unbedingt ihren Eltern sehr ähnlich sehen. Ist das das einzige Indiz oder hast du noch andere Vermutungen, warum der Junge nicht dein Kind ist? Ja, wir waren damals getrennt. Ach so. Kurze Zeit, also ich bin ausgezogen. Ja. Und kurze Zeit später war sie dann schwanger und Ach so, aber sie hat gesagt, das passt noch genau hin, dass du der Vater bist. Kann sein, dass ich auch der Vater bin, ja. Ja, hat sie gesagt, kann sein, oder hat sie gesagt, du bist der Vater? Sie hat gar nichts dazu gesagt, also ich habe sie gar nicht darauf angesprochen, ja. Ach, ihr habt nie darüber gesprochen? Nein, ich bin jetzt heute Abend geflüchtet, bin zu einem Bekannten gefahren und ja, weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja, aber nochmal die Frage, wieso hast du denn nie damals, das ist 6 Jahre her, warum hast du nicht mit ihr darüber geredet? Ja, ich dachte, es war nur ein Bauchgefühl, aber nachdem jetzt die Bestätigung von der Wahrsagerin kam. Naja, nur mal langsam. Wenn eine Wahrsagerin etwas sagt, ist das keine Bestätigung. Ja. Dennoch war meine Frage gerade gewesen, warum hast du damals nicht gefragt? Oder das thematisiert, dass ihr beiden darüber gesprochen habt? Ich habe das Ganze verdrängt, ja. Verdrängt, aus Angst vor der eventuellen Wahrheit. Genau. Mhm. Wie hat die Wahrsagerin das denn gemacht heute? Sie hat die Fotos, ein Foto gesehen, meiner 3 Kinder, mhm. und hat gesagt, dass mit dem zweiten Kind irgendwas nicht stimmt. Also, dass die DNA nicht übereinstimmen würde. Mit dem Foto hat sie das gesehen? Ja, genau. Halte ich, gelinde gesagt, für absoluten Quatsch. Für absoluten Quatsch und völlig unseriös. Ja. Wirklich. Du bist, und darauf wurde das dann geschlossen. Das war für dich dann klar. Ist mir das jetzt immer noch nicht klar. Also ich möchte halt Klarheit haben und weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Ja. Du bist geflohen, sagst du? Genau, zu einem Bekannten. Und was glaubt deine Frau, wo du bist? Sie weiß momentan nicht, wo ich bin, ja. Die macht sich Sorgen? Sie macht sich Sorgen, denke ich, ja. Seit wann hättest du eigentlich zu Hause sein müssen heute Abend? Um 10 Uhr, ja. So, und jetzt haben wir 2:30. Und ruft sie dich denn nicht an? Ja, mein Akku ist leer vom Handy. Und sie kann mich nicht erreichen momentan, ja. Hör mal, ich getraue mich auch nicht anzurufen irgendwo, ja. Also, das finde ich jetzt sehr hysterisch, was du da machst. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Du hast eine Frau und da sind 3 Kinder, für die du auch mit Verantwortung trägst. Da kannst du jetzt nicht einfach so den Schwanz einziehen und dich davon machen. Jetzt finde ich, ist das allererste, was du tun musst, deine Frau anrufen, sag ihr, musst ja noch nicht gleich sagen, was da vorgefallen ist, sag, ich bin bei einem Freund, ist alles in Ordnung, ich komme morgen nach Hause und wir reden. Aber die Frau sitzt vielleicht zu Hause und macht sich wahnsinnige Sorgen, dass ein Unfall passiert ist oder irgendwas Schlimmes ist. Das kann man doch nicht machen. Ich weiß halt nicht, wie ich Klarheit darüber bekomme. Ja, ja, eins nach dem anderen. Wie ist denn eure Ehe? Nicht immer gut. Also wir streiten uns des Öfteren. Ja. Auch wegen der Erziehung der Kinder und ich weiß eben nicht. Also glücklich bist du ohnehin nicht mit der Frau? Momentan nicht so, nein. Ja. Was würde denn das an deiner Beziehung zu dem Jungen ändern, wenn du wüsstest, es ist nicht dein Kind? Ich denke überhaupt nichts. Er ist bei mir aufgewachsen. Liebst du diesen Jungen genauso wie die anderen Kinder? Ich liebe den Jungen wie die anderen Kinder, ja. Mhm. Es ist halt nur schwierig für mich, eben nicht zu wissen, ob er eben jetzt von mir ist oder nicht. Ist es denn überhaupt so wichtig, das zu wissen? Für mich ist es schon wichtig, ja. Warum? Ja, weil ich komme ja dann in der Gang von ihr. Mhm. Man könnte ja auch den Standpunkt haben, okay, das war die Vergangenheit und man hat Fehler gemacht. Ich habe nicht gefragt, sie hat nichts gesagt. Nun ist er aber ein neuer Mensch, den lieben wir über alles, so wie die anderen Kinder auch. Und nun gucken wir nach vorne, aber das geht nicht. Schwierig, ja. Mhm. Hier geht's eher um die Frau als um den Jungen, ne? Das ist die Ungewissheit. Ja, geht's momentan. Geht's eher um die Frau, dass du bewiesen haben möchtest, dass sie dich hintergangen hat? Auch, ja. Wobei, sie hätte dich ja gar nicht hintergangen, weil ihr gar nicht zusammen wart. Sie hätte dich nur in dem Sinne hintergangen, dass sie dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Ja, das meine ich, ja. Also die Ehrlichkeit dahinter. Mhm. Also Jürgen, wie löst man sowas? Indem man wie zwei erwachsene Menschen da offen redet und nicht zu einer Wahrsagerin läuft. Mensch, was ist denn das für ein Verhalten, für ein Kerl? Die Frage ist halt, war sie ehrlich? Wie gehe ich damit um? Ja, wenn dich die Frage so sehr beschäftigt, ob das dein Kind ist oder nicht dein Kind ist, dann ist das allererst, dass du mit deiner Frau darüber sprichst. Was ist das? Hallo? Hallo, ja. Was war das gerade für ein Quietschen? Das ist eine Tür gewesen. Ach so, die quietschende Tür. Mhm. Das ist halt, Also, dann ist der erste Schritt, dass du mit deiner Frau darüber sprichst. So, und dann kann vielleicht eine Klärung stattfinden durch ein sehr ernsthaftes Gespräch. Wenn ihr das nicht alleine führen könnt, dann geht ihr zu Pro Familia oder zu einer Beratungsstelle. Und wenn es große Probleme gibt, dann wird halt ein Vaterschaftstest gemacht. So geht man so eine Sache an. Das ist halt die Frage, ob sie damit einverstanden wäre, mit einem Vaterschaftstest. Ja, das weiß ich alles auch nicht. Aber das musst du erstmal, du musst mal die ersten Schritte machen. Aber du machst ja keine Schritte. Du läufst irgendwo zu einer Wahrsagerin. Ja, ich war auch ganz geschockt, ja, weil ich bin ja auch nicht unbedingt wegen dem Thema zu der Wahrsagerin. Sondern? Und ich wollte allgemein über mein Leben etwas erfahren. Ja. Und dann kam halt diese Aussage, ja. Was hatten die noch gesagt über dein Leben? Ja, das ist, dass ich halt, dass die Frau mich hintergeht, ja. Hm. Das weiß die Wahrsagerin. Das hat sie mir so gesagt, ja. Also Jürgen, nochmal. Ich finde, der Ort des Gespräches ist nicht bei der Wahrsagerin, sondern der Ort des Gespräches muss bei euch am Küchentisch sein, zwischen dir und deiner Frau. Ja. Nur das geht. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann geht zu einer Paarberatung. Und wenn sie das nicht will, dann muss man neu überlegen, was dann geschieht. Dann müssen andere Sachen aufgezogen werden. Aber das, was du verhältst dich völlig defensiv. Du hältst seit 6 Jahren den Mund und trägst das mit dir rum. Und sagst keine Silbe. Ja, dann war auch nur ein kurzes Bauchgefühl. Also es war ja, das Gefühl hatte ich ja nicht die ganze Zeit über. Sondern es war ein kurzes Bauchgefühl und es wurde mir eben jetzt durch eine andere Aussage eben, durch die Wahrsagerin bestätigt. Ja, aber dieses Bauchgefühl, so habe ich es gerade verstanden, hast du schon die ganzen Jahre gehabt. Ja, es war immer mal wieder da. Immer wieder da, genau. So. Also. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich kann nur zu dir sagen, ruf sie jetzt erstmal an und sag, dass alles in Ordnung ist. Und geh morgen hin und spreche Klartext mit dir. Hast du Angst vor ihr eigentlich? Schon ein bisschen, ja. Warum? Wie könnte die reagieren? Weil sie doch des Öfteren hysterisch ist, ja. Was heißt hysterisch? Wie ist die dann drauf? Sie reagiert, überreagiert und schreit dann und... Und was noch? Ist dann nicht mehr ansprechbar, ja. Wird sie gewalttätig? Ja, zum Teil auch, ja. Hat sie dich schon geschlagen? Das auch, ja. Oh. Oft schon? Mhm. Ja, des Öfteren, ja. Wie schlägt deine Frau dich? Ja, mit der Faust geht sie dann auf mich los, ja. Ins Gesicht? Auch ins Gesicht, ja. Finde ich auch maßlos dramatisch, muss ich dir sagen. Dass das passiert, dass sie das tut, finde ich ganz schlimm. Diskreditiert diese Frau völlig. Aber auch, dass du es dir gefallen lässt und noch bei der Frau bist. Wie lange, wie viele Jahre schlägt die dich schon? Ja, schon ein paar Jahre, ja. Das schluckst du alles runter, das nimmst du alles hin. Ich habe halt keine Hilfe so weit um mich. Und die Kinder sind ja auch noch da, ja. Die ich liebe. Ja, ja. Aber die Kinder sind nicht die Entschuldigung für das eigene Nichthandeln und Fehlverhalten. Also Jürgen, in Anbetracht dieser Situation wäre es vielleicht für dich auch ganz gut, wenn du alleine mal erst vielleicht eine Hilfe in Anspruch nehmen würdest, eine Beratung. Ja. Also auf jeden Fall kriegst du jetzt erstmal noch eine Beratung von meiner Psychologin. Okay. Wenn du einigermaßen stabil bist und dich stabil fühlst, dann geh ins Feuer morgen. Mhm. Lass den Koffer gleich gepackt, dass du vielleicht gleich wieder weggehst. Aber damit der Ring eröffnet ist. Okay. Und dann musst du da durch. Und dann wird einiges passieren demnächst. Ja? So, jetzt rufen wir dich gleich wieder an, Jürgen. Du wirst von Magdalena angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. 1:30 Uhr, ihr Lieben. Diese Woche ist unser Thema ausgefallen, weil ich krank war. Und ich möchte euch hinweisen, dass wir das Thema, was diese Woche ausgefallen ist, nächste Woche machen. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Und ich möchte sehr gerne mit euch über Erotik und Sex rund um den Po sprechen. Ich möchte mit euch sprechen über Sexunfälle und über Krankheiten rund um den Po. Ihr könnt euch sehr gerne schon auch jetzt während des Wochenendes bei uns per Mail anmelden, domian@wdr.de, Stichwort Po, da wissen wir Bescheid. Oder natürlich auch sehr gerne da nächste Woche anrufen, aber ich wollte es euch jetzt auch schon mal nochmal sagen, dass wir dieses Thema aufgreifen und nicht vergessen haben, Geschichten rund um die Po, um den Po, nächste Woche unsere Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Herzlich willkommen, Michael. Michael ist 30. Hallo. Schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Was ist dein Thema? Ich möchte erstmal in aller Form sagen, dass eure ganze Sendung ein klasse Konzept hat. Dankeschön. Und echt super Typ ist, dass das alles super immer läuft und das ganze Team außenrum, wie ich auch kennenlernen konnte jetzt ein bisschen, alles richtig gut Leute sind. Das läuft richtig gut bei euch und dafür ein Riesenkompliment. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das an erster Stelle. So, jetzt zu meiner Story. Ich fange mal so an. Ich war letzte Woche mit einem Bekannten in Hamburg. Da waren wir privat unterwegs, 2 Tage. Und dann haben wir abends gesagt, gehen wir mal ein bisschen über die Reeperbahn. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen schauen, was los ist. Was man so in Hamburg macht. Was man eben so in Hamburg machen sollte, ja, wenn man mal da ist. Ja, und dann sind wir eben auch in die einschlägigen Häuser und Straßen gegangen. Und wenn man dann die Hamburg-Tour macht und den Spaß haben will, dann macht man ja auch alles mit. Und da habe ich eben dann auch alles mitgemacht und bin da zu einer Dame gegangen. Die entgegen ihrer Kolleginnen kein billiges Anbietern hatte in dem Sinne und sondern eine bescheidene, sympathische Art und Weise. Richtig süße, goldige Art und Weise an sich hatte und da bin ich eben dann reingegangen. Das ist also relativ antitypisch, finde ich ja für da. War das so ein Mädel, die im Schaufenster saß oder wie hast du die? Ja. Bitte? Das, ja. Das war schon in einem Haus drin. In dem Haus, ja, okay. Schaufenster, ja. Also nicht die berühmte Straße. Ja. Und dann bin ich eben zu ihr reingegangen. Ja, und seitdem muss ich sagen, also ich kann ganz schnell, was da drin ablief, das war eine relativ schnelle Geschichte. Wir haben uns danach wahnsinnig viel unterhalten. Es ging so eine gute, knappe halbe Stunde, weil ich meinen Kumpel auch nicht so lange draußen warten darf, wollte, der noch dabei war. Und die Tür ging hinter mir zu und ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin hier rausgegangen und werde die Frau nicht mehr sehen. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ungefähr im Raum von Rheinland-Pfalz. Oh ja. Also doch schon ein Stückchen weit weg von Hamburg. Kann man so sagen, ja. Und das war, wie gesagt, Mittwoch vor einer Woche. Und ich krieg diese Frau nicht aus dem Kopf. Wie alt waren die Frau? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie nicht nach dem Alter gefragt und ich weiß noch nicht mal, das klingt jetzt richtig dumm und da kann man wirklich denken, ist das überhaupt wahr, die Story? Ich weiß noch nicht mal mehr den Namen, weil ich wirklich im ersten Moment, als ich drin war, die paralysiert von der war, ihr in die Augen geschaut habe und dann war eigentlich die Geschichte vorbei und ich dachte am Anfang, das geht 2-3 Tage, dann ist es vorbei. Aber ich hatte das letzte Mal so ein Gefühl, das ist 6 Jahre her und da hat es richtig lange gedauert bei einer Frau. Also richtig verliebt. Verliebt in eine Hure. Sat.1-Movie, ja. Genau, wäre ein guter Titel. Verliebt in eine Hure. Gibt's bestimmt schon. Bestimmt. Ja. Wie lange bist du solo? Ich bin solo jetzt schon eine sehr lange Zeit, seitdem das mit der besagten Dame damals war. So lange dann schon? Naja, das ist jetzt 5-6 Jahre her und die hat mir auch damals beigebracht, sag ich mal ganz wirklich. Ich will jetzt nicht zu nah über sie auf sie eingehen, dass ich wirklich eine Abneigung auf Frauen hatte. Was wirklich was da abgelaufen ist. Ging auf keine Kuhhaut. Ah ja. Und hast dich in diesen vielen Jahren auch kein Mal irgendwie ein bisschen verguckt in jemanden? Das schon, aber es hat sich nie was Ernsthaftes entwickelt, wo ich dann sagen konnte, das hat Perspektive. Aber das ist ja irre. Da trifft man in so einem bizarren Umfeld eine Frau, hat dann auch gleich Sex mit dieser Frau und verliebt sich in diese Frau. Wobei ich dazu wirklich sagen muss, dass der Sex wirklich nur sekundär war und mir dann auch ist in dem Moment. So, jetzt versuch mal, ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen, warum verliebt man sich in einen Menschen, aber so ein bisschen kann man es trotzdem sagen. Versuch mal das, ohne jetzt das zu verkitscht darzustellen, mal so ein bisschen sachlich zu erklären, was dich in dieser kurzen Zeit in die Frau verliebt gemacht hat. Wenn du sagst, der Sex ist es nicht in erster Linie gewesen. Nee, also da bin ich wirklich nicht so. Es ging mir da eher darum, ich habe mich wahnsinnig viel mit dir unterhalten. Ja. Sei es um banale Dinge wie das Wetter. Ich muss auch dazu sagen, sie war nach eigener Aussage noch nicht lange da. Hatte also nicht so die Ansprechpartner anscheinend. Und war froh, dass ich mal jemand mit ihr auch auf Englisch unterhalten konnte, was anscheinend andere Menschen nicht in der Lage waren. Ach, auf Englisch? Ja, genau. Ah ja, also das heißt, sie kommt nicht aus Deutschland? Nee, sie kam aus Rumänien. Ja. Oder kommt aus Rumänien. Und da war sie also wirklich... habe ich auch einen dankbaren Eindruck in sie gefühlt, dass sie sich mal unterhalten konnte, ein bisschen kommunizieren konnte und sie hat mir dann auch gesagt, dass... Ja, Entschuldigung. Ich wollte mal kurz zur Sprache kommen. Das ist immer schwierig, wenn man nicht in der Muttersprache kommuniziert, es sei denn, beide können eine Fremdsprache so gut wie die Muttersprache. Ist das so? Also wir konnten sehr gut kommunizieren, ja. Ah ja. Also die Grundfrage war gerade nochmal, was hat dich verliebt gemacht? Das waren eben die Gespräche, die wir geführt haben und dass das eben unheimlich schnell auch ging. Sie hat mir dann auch gleich ein Bild von ihrem Kind gezeigt, was sie hat. Und ich muss auch gerade beim Thema Kinder dazu sagen, das ist eigentlich ein Thema, was mich immer extrem angewidert hat, muss ich ehrlich sagen, weil ich kein Kinderfreund bin. Und es ist das erste Mal seit ewig langer Zeit, dass ich mir vorstellen könnte, ein Kind mit jemandem zu teilen. Und sagen kann, ich mache mir wirklich morgens Gedanken, wenn ich zur Arbeit gehe, mache ich mir Gedanken, was macht sie jetzt gerade? Bringt sie jetzt gerade ihr Kind zum Kindergarten oder zur Schule? Du sagst, die Gespräche haben dich besonders beeindruckt. Was war das denn in den Gesprächen, was dich beeindruckt hat? Ihre ruhige, bescheidene, sympathische Art. Also ich war auch schon öfter in derartigen Etablissements, muss ich dazu sagen. Aber da war das immer die Geschichte, man war da drin, man hat seine Geschichte gemacht und ging wieder raus und dann war es das. Hier war das wirklich so, dass wir danach noch uns unterhalten haben, haben auf dem Bett gesessen, eine Zigarette geraucht. Wo lebt denn ihr Kind? Unterhalten. Das lebt in Hamburg, wie sie mir es gesagt hat. Wie alt ist das Kind? Das habe ich nicht gefragt, da bin ich nicht näher drauf eingegangen, weil ich weiß, dass da die Privatsphäre bei den Damen sehr, sehr, sehr hochgehangen wird und deswegen wollte ich da nicht näher auf sie eingehen. Deswegen ist es vielleicht unverständlich, dass ich auch meine Handynummer nicht bei ihr hinterlassen habe. Also du weißt nicht dass den Namen von der Frau, du hast keine Telefonnummer, gar nichts. Du weißt nur, wo du sie gefunden hast. Ich weiß, wo ich sie gefunden habe und ich weiß, dass sie gesagt hat, sie ist erst kurze Zeit da und sie schaut sich das jetzt hier mal an. Und es wird jetzt eben immer von Tag zu Tag schlimmer, meine Situation. Das ist wirklich manchmal im Gedanken, dass irgendjemand anderes gerade dran ist, in Anführungsstrichen. Das wird so sein. Schon sehr, sehr, ja, absolut, ja. Das ist ja auch da so realistisch. Das ist ihr Job, ja. Und das wird also immer schlimmer, die ganze Situation. Was ist zu tun? Das ist die große Frage. Also der Witz an der Geschichte ist, dass ich mit einem Bekannten und einem anderen Bekannten im Dezember wieder nach Hamburg will. und denen das zum Geburtstag geschenkt hat, dass wir da auf ein Fußballspiel gehen. Mhm. Und so, auch so ganz uneigennützig. Nee, auch ein Bus über die Reeperbahn machen. Das muss ich sagen, das fand schon 4 Wochen vorher statt, dieses Geschenk. Okay. Und ich habe spaßig mit meinem anderen Bekannten gesagt, ach komm, wir schauen uns mal ein bisschen die Lokalitäten an. Schauen schon mal, wo ich mit den Jungs dann hingehen kann. Und da habe ich also jetzt auch Angst davor, da wieder hinzugehen. Aber eigentlich will ich so schnell wie möglich da wieder hin. Ja, nur also, ich weiß nicht, was mich da einlassen. Ja. Natürlich das weißt du das nicht. Das sind, du kannst natürlich da in einen Hexenkessel reinfassen. Richtig. Deswegen habe ich gerade auch so viel rumgefragt, ob warum verliebt und ich finde, dass man eigentlich sich nicht innerhalb von ein paar Stunden in jemanden wirklich verlieben kann. Man kann sich begeistern für einen, man kann so ein bisschen angefixt sein. Ich glaub, richtig, das kann aber nach 2-3 Tagen noch der Fall sein, aber wenn das nach über einer Woche noch der Fall ist, ja, man ich meine, geht zu, auch nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Okay, ich meine, zur wirklichen Verliebtheit muss man ein bisschen mehr von jemandem mitkriegen und ein bisschen mehr mit jemandem machen. Aber geschenkt. Tatsache ist, dass dich diese Sache extrem beschäftigt. Richtig, und die beschäftigt dich so extrem auch in Anbetracht deiner Vergangenheit, dass du so lange solo warst, dass du auch schon viel Erfahrung mit Huren hast, da war das nie der Fall und dich kaum verliebt hast, großartig. Also hat das schon einen ganz besonderen Stellenwert jetzt. Absolut, ja. Und das, finde ich, muss man ernst nehmen. Es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder man geht das Abenteuer ein und geht der ganzen Sache nach. Das ist eben die Frage, die ich mir gerade stelle, ob ich das volle Risiko gehen soll. Mit allem drum und dran. Mit dem großen Risiko. Du weißt nicht, in welchen Verhältnissen diese Frau lebt. Ja. Du weißt nicht, in welchem kriminellen Milieu sie eingebettet ist. Richtig. Ich weiß es nicht. Ich sag's nur mal alles so. Natürlich, klar. Du weißt überhaupt nicht, ob die dich nicht schon längst vergessen hat. Ja. Du weißt auch nicht, was auf dich zukommt, wenn irgendjemand, ein Zuhälter oder wer auch immer, davon Wind bekommt. Davon spitz kriegt, ja. Das ist auch eine absolute Gefahr. Genau. Also es ist alles hochbrisant, was du da tun würdest. Also meine Planung ist jetzt die, dass ich mit dem besagten Bekannten, der auch damals dabei war, dass der einzige Mensch nach dir und deinem Team ist, der davon überhaupt in die Geschichte eingebunden ist, weil es ist auch nicht gerade die angenehmste Geschichte, darüber zu sprechen, muss ich ehrlich sagen, dass wir da nächsten Monat nochmal hinfahren. Im Dezember hast du gesagt? Ja, nächsten Monat auch schon wieder. Ich habe keine innere Ruhe mehr bei der ganzen Geschichte. Okay, dass ihr da hinfahrt und was dann? Er hat aber gesagt, ich soll mich auf alle Risiken befasst machen, ich soll wissen, was passieren kann. Okay. Und er würde mich da wirklich dann mal absetzen und wir würden uns nach ein paar Stunden wieder treffen. Mein Wunsch wäre der, dass ich mich auch mal außerhalb der Geschäftszeiten, sage ich mal, mit der Frau treffen könnte. Mhm. Und mit ihr vielleicht mal wirklich reden könnte, einen Kaffee trinken gehen könnte, wenn das möglich ist. Das ist ja immer diese Geschichte. Ich habe aber auch nicht die Verhältnisse wie die berühmte Pretty Woman Story. Die andere Variante, dir die ganze Sache aus dem Kopf zu verbieten, die kannst du dir nicht denken. Im Moment nicht. Im Moment nicht. Der reine Menschenverstand sagt natürlich, klar, das ist absolut wahrscheinlich absoluter Unfug. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Aber okay, aber manchmal ist der Menschenverstand auch nicht immer der richtige Verstand. Ja, ich finde den Plan gar nicht so falsch. Wenn das so stark ist, dann mach es. Du bist ja der Risiken bewusst. Ja. Und du solltest auf jeden Fall auch, wenn, dann erstmal ihr die Chance geben, initiativ zu werden. Natürlich. Ja, das heißt, du müsstest ihr deine Handynummer geben und wenn sie es will, dann soll sie sich melden. Und wenn du dann nichts von ihr hörst, dann würde ich diese Sache aber komplett zur Seite schieben. Ja. Komplett, aber ganz komplett. So könnte man vielleicht vorsichtig herangehen, ohne großes Risiko einzugehen und mal gucken, wie es sich ergibt. Ich habe mich ja eher auch nicht geöffnet in der Hinsicht. Dafür war A, die Zeit zu knapp und B war dafür... Ja. Nee, natürlich nicht. Ja. Ja, geh es mal so vorsichtig an. Und soll ich ihr direkt dann eröffnen? Was mein... Nein, du kannst... Ich meine, indem du ihr eröffnest, dass du dich gerne mit ihr mal privat treffen würdest, da wird sie schon wissen... Dass da ein bisschen mehr dran ist. Und dann wirst du sehen, wie sie reagiert und ob sie es tut. Richtig, ja. Vielleicht kannst du auch schon ein bisschen näher sagen, dass du sie gar nicht vergessen hast und dass es da gar nicht um den Sex ging, dass sie es auch kapiert, dass du es ernst meinst. Und das ist ja die Problematik, wie gesagt, ich habe immer gedacht, 2-3 Tage, dann wäre das eine Vernarrtheit, eine rasche Verknalltheit, wie nach einer Party oder sowas, aber das ist ja wirklich eine Geschichte, die jetzt lang rührt, mich lang nicht schlafen lässt und auch viel drüber trinken lässt, sage ich mal auf gut Deutsch. Naja, das ist auch nicht die Lösung. Nee, aber absolut nicht, das weiß ich selbst. Michael, halt uns doch mal, halt mich doch mal auf dem Laufenden. Wenn du absolut da, wenn gerne, du wieder da warst und es gibt Neuigkeiten, melde dich doch bitte nochmal hier. Mach ich gerne. Würde gerne nochmal mit dir dann sprechen. Okay? Auf jeden Fall. Können wir machen. Also ich bin sehr gespannt und viel Glück wünsche ich dir. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch alles Gute. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Dankeschön, auf Wiederhören. 0800 220 5050. Das ist Erika, 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Erika. Ja. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe an wegen meiner Tochter. Ja. Die ist 33 Jahre alt. Ja. Und da wurde am 27. April diesen Jahres festgestellt, dass sie an Chorea Huntington erkrankt ist. Ja, du erklärst uns nochmal, was für eine Krankheit das ist. Da zersetzt sich das Gehirn. Das ist eine tödlich verlaufende Erbkrankheit. Mhm. Ja, und letztendlich ist es dann durch das, dass sie schwanger war, dann sehr stark fortgeschritten, diese Krankheit. Ach, als das diagnostiziert wurde, war sie schwanger? Nein, da war dann das Kind da, aber durch die Schwangerschaft. Ach so, hat sich das beschleunigt. Dann beschleunigt sich das. Das tritt überwiegend im 30. Lebensjahr auf. Wie hat sie denn das bemerkt, dass sie das hat? Sie hat es gar nicht bemerkt. Das hat die Schwiegermutter und ich bemerkt und der Ehemann. Was habt ihr beobachtet? Und wir haben sie dann gezwungen, in eine psychiatrische Klinik zu gehen, ja, für Mutter und Kind vormittag. Da Erika, ist sie untersucht worden. Was habt ihr denn beobachtet an deiner Tochter? Sie hat Gläser verschüttet, mit den Armen gefuchtelt, mit den Beinen. Mhm. Und dann ist sie sehr aggressiv gewesen. Dann war sie wieder ganz müde und dann wieder aggressiv. Und das war ihr selbst gar nicht bewusst? Gar nicht bewusst. Und so kannten wir unsere Tochter gar nicht. Sie war an und für sich ein braves, fleißiges Mädchen, das ihr Studium durchgezogen hat, 8 Jahre gearbeitet hat. Ja. Jetzt sind sie halt 4 Jahre verheiratet und jetzt ist halt der Wunschkind. Das Kind ist jetzt da und jetzt hat sie diese furchtbare Diagnose. Ja. Und damit muss meine Tochter leben. Das ist scheußlich. Gibt es denn da eine Lebenserwartung? Kann man so nicht sagen, wenn sie sich viel schont, gutes Essen hat und Medikamente, dann geht es länger. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kürzer. Was heißt denn länger zum Beispiel? Ein Jahr? Das kann man nicht so sagen, wie weit es zum Ausbruch kommt, weil sie immer noch ihr Kind stillt. Das ist dann auch nicht so gut. Aber sie hat dann Angst, dass das Kind von ihr weggenommen wird. Und solange das Kind da noch gestillt wird, dann wird ihr niemand das Kind wegnehmen. Und mit dem Kind kann es auch nicht allzu viel machen. Das heißt, die Schwere ihrer Erkrankung, das hat sie jetzt schon verstanden. Ja. Das Gehirn zersetzt sich. Ja. Man kann nichts machen mit Medikamenten. Also man wird im Sinne von auf Parkinson. Nur die Symptome werden gelindert. Ja, so meinte ich es. Aber man kann nichts reparieren mehr. Nein, es gibt aber einen Arzt in Amerika, im Süden von Amerika. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Der operiert als einziger weltweit solche Gehirne und bringt es dann vom Stillstand. Ich habe mir aber den Namen und dann den Ort von dem Arzt nicht gemerkt. Und ich weiß, sie kennen sich da sehr gut aus in medizinischen Dingen. Und das sind der Fernsehsender, dass sie da viel mehr Möglichkeiten haben zu forschen wie ich, also Erika, wenn sie mir da helfen könnten. Sehr gerne. Erika, zunächst mal, ich habe ja ganz, hier duzen wir uns alle immer. Du kannst mich natürlich auch sehr gerne duzen, sonst ist das so ein Ungleichgewicht hier. Ich kenne mich nicht sehr gut aus, aber meine Zuschauer und Zuhörer. Und wenn du sagst, da lief ein Bericht im Fernsehen, sagst du. Ja. Wann lief der Bericht denn ungefähr? Vor 6 Wochen ungefähr. Vor 6 Wochen? Weißt du auch noch, in welchem Programm? Nein, du nicht mehr. Nein. Und es geht um einen Arzt in Amerika, Nordamerika und da mehr in den Südstaaten. Also in den Vereinigten Staaten und Amerika, in südlicheren Staaten. Ja, der operiert Hirne, die an Korea Huntington erkrankt sind. Mhm. So, und wir wollen bringt es zum Stillstand. Genau, und wir wollen einfach nur wissen, wie heißt diese Klinik und wie heißt dieser Professor. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr seid wieder gefragt. Ich bin hundertprozentig sicher, dass einer von euch mindestens diese Sendung gesehen hat und bitte mailt es uns. Bitte, bitte mailt es uns. Ja, bitte, bitte. Und wir geben das an Erika weiter. Das heißt, das wäre für euch eine Möglichkeit, darüber denkt ihr nach, dann nach Amerika zu fahren. Ja. Das kostet doch wahrscheinlich wahnsinnig viel Hammer, Geld. Hammer. Habt ihr? Mhm. Hammer. Mhm. Wir verkaufen alles, was wir haben und... Mhm. Meine Schwester hat ein Haus, die verkauft. Mein Freund hat ein Haus verkauft. Die haben genug gespart. Die sind beide Diplom-Ingenieure. Mhm. Also und das Geld kriegen wir auf alle Fälle zusammen. Ja. Da drin. Also, soll es Gott sei Dank nicht scheitern. Mhm. Also das ist jetzt gesagt, Erika. Das verspreche ich dir. Und wie gesagt, ich bin da recht hoffnungsvoll, dass wir da eine Rückmeldung von unseren Leuten hier kriegen, die zuhören während dieser Sendung. Es muss halt schlimm sein für eine 33-jährige Frau, die sich gefreut hat, ein Kind zu kriegen. Furchtbar, furchtbar. Und dann das Studium gut gemacht hat und Berufserfahrung und jetzt kommt das Wunschkind und Geld war schon gespart für den Hausbau und alles. Hast du denn eigentlich bemerkt? Dieses Desaster, also... Bemerkst du denn eigentlich, dass jetzt, du sagst, am 27.04. ist die Diagnose gestellt worden und bis heute, jetzt haben wir bald schon Oktober, hat sich der Zustand schon etwas verschlimmert? Oder das sind immer wieder so Schübe, die da kommen. Nachher kannst du die Gliedmaßen gar nicht so unter Kontrolle halten, dass dann in den Rollstuhl kommen wird, dass dann ein absoluter Pflegefall wird. So. Und das Gehirn ist auch nicht so gut. Mhm. Die wird dann in der Psychiatrie landen. Es ist auch noch sehr wenig bekannt in Deutschland über Korea Huntington. Mhm. Und da hat jetzt ein Arzt eine Samenzelle befruchtet, um eben diese Erkrankung rauszufinden. Mhm. Und hat er Selbstanzeige gemacht und ist vom Gericht freigesprochen worden, dass man eben in solchen Fällen wirklich die Genforschung nutzen sollte. Mhm. Natürlich. Ja, wenn man das dann weiß, dass das da bekannt ist, da muss das gemacht werden. Wie geht denn dein Schwiegersohn mit der schlimmen Diagnose um? Ich glaube, der trinkt. Ich vermute es. Er trinkt. Ja, er geht in die Arbeit, aber ich vermute, er trinkt heimlich. Und hast du den Eindruck, dass deine Tochter das wirklich bis im Detail verstanden hat? Ja. Ist sie nicht auch furchtbar traurig? Ja, das kommt dazu, die Depression. Weint sie viel? Nein. Sie liegt sehr viel am Sofa und ist müde und matt und hat Gott sei Dank eine Putzfrau und sie kann jeden Mittag zum Essen gehen ins vegetarische Restaurant. Da ist eine Pauschalzahlung gemacht, dass dann die Kleine und sie Essen hat. Ja. Also, wir wissen natürlich nicht, ob dieser Professor in Amerika das Allheilmittel ist, aber es ist eine Chance, die ihr ergreifen würdet. Ja. Und das finde ich auch richtig so, dass man alles unternehmen sollte, was nur irgend möglich ist, damit man sagt, man hat alles getan. Ja, und der Schwiegersohn, der ist beschäftigt mit seiner Arbeit und auch so zu Hause und alles und da muss ich jetzt als Mutter halt wieder ran. Mutter ist man halt immer. Ja, ist man immer, ja. Und das Kind ist immer das Kind, egal wie es alt ist. Ja. Und halt auch für die Kleine, ne? Klar, natürlich. Mhm. So, liebe Erika, jetzt drücke ich mal ganz fest die Daumen, dass wir heute Nacht noch oder dann im Laufe des Wochenendes eine Information kriegen und wir würden uns dann telefonisch bei dir melden. Also ich glaube heute Nacht nicht mehr, aber wenn was kommt, natürlich dann Montagabend. Ja, Gerti. Würden wir uns melden. Ja, ich kann sowieso nicht schlafen, ich bin da nachts immer wach. Das heißt, wir dürfen anrufen, auch zu späterer Stunde. Ja, ja, natürlich. So, dann wünsche ich jetzt eurer Familie, vor allem, allen voran natürlich deiner Tochter, von Herzen ganz, ganz viel Glück und alles Gute. Ja, und, danke. Dass es doch vielleicht noch einen guten Verlauf nimmt, die ganze Angelegenheit. Ja, wir hoffen. Gut, liebe Erika, alles Liebe und auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist der oder die Sammy, 26, guten Morgen. Guten Morgen. Der Sammy. Der Sammy, genau. Der Sammy. Um was geht's, Sammy? Ja, es geht darum, also ich bin jetzt seit 6 Jahren mit meiner Freundin zusammen und seit 4 Jahren verheiratet, also jetzt eine Frau. Und ich habe jetzt das letzte Mal mit ihr geschlafen, das war jetzt vielleicht am Anfang unserer Beziehung, also vor 5,5 Jahren ungefähr. Am Anfang der Beziehung habt ihr das letzte Mal miteinander geschlafen? Ja. Warum das denn? Ja, weil sie halt, wie soll ich sagen, ich bin halt vom Bestückt her 25 cm gut bestückt. Ja, und die hat halt... Ja. Also dein Penis ist 25 cm lang? Genau. Im irrigierten Zustand? Genau. Ja, das ist schon ja, ordentlich. Ja, schon, ja. Ja. Und seit dem ersten Mal halt hat sie auch fürchterliche Schmerzen danach gehabt. Ja gut, aber man muss ja, dann muss man nicht die klassische Sexpraktik nehmen, sondern es gibt auch viele andere Sachen, die man dann auch trotzdem machen kann. Ja, es ist ja auch so. Wir haben ja auch Oralbefriedigung und so, alles Mögliche. Nur da hat sie jetzt auch schon Angst, weil sie sagt, ja, ich erstick dran. Ach so, da halten wir mal fest. Ich hatte gerade verstanden, dass ihr so viele Jahre überhaupt keinen sexuellen Kontakt mehr hattet. Das stimmt nicht. Nein, nein. Ihr habt nur keinen klassischen Geschlechtsverkehr gehabt. Genau. Weil dein Penis zu groß ist. Genau. Ah ja. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin auch bis jetzt nicht einmal fremdgegangen. Mhm. Naja, und da wollte ich jetzt mal gucken. Ich weiß auch nicht weiter. Und ich denke halt manchmal auch dran, mal vielleicht mir das woanders zu holen. Mhm. Aber das kann ich dir auch nicht antun. Also der Sex lief dann mehr oder weniger auf oraler Basis die letzten Jahre. Und ja, so kann man das sagen, ja. Petting, gegenseitiges Masturbieren sowas und sowas in der Richtung. Genau. Mhm. Und da hat sie jetzt keinen Bock mehr drauf, weil sie sagt, sie erstickt dran? Ja, so, kein Bock schon, kann man so nennen, ja. Die hat halt die Angst davor. Das verstehe ich nicht. Sie muss ihn doch nicht ganz tief dann in den Mund nehmen, nur soweit es geht. Ja, das sowieso, nur wenn sie es dann so nett macht, dann sagt sie halt, ja, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass du mir dann, ich kann dich da zum Beispiel nicht glücklich machen und so. Ach so. Also, das ist wahrscheinlich auch ihr schlechtes Gewissen, dass es keinen richtigen Geschlechtsverkehr gibt und sie hat genau. Sorge, dass sie dich dadurch vernachlässigt und dich nicht glücklich macht. Genau so. Mhm. Ja, manchmal denke ich auch, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal denke ich mir auch, vielleicht ist sie auch lesbisch oder so geworden in der Zeit, weil die arbeitet ja auch nachts als Krankenschwester. Ja, aber dafür wird man nicht so schnell lesbisch. Ja, klar, nur ich weiß ja nicht, wenn jemand so Angst hat. Ich meine, ich hatte ja vorher auch Beziehungen, ja, und das lief ja auch. Ja, nein, ich meine, man wird auch nicht lesbisch, wenn man nachts als Krankenschwester arbeitet. Ja, jetzt wollte ich das nicht so hinstellen. Ich meine nur... Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht lesbisch ist. Ich weiß ja nicht. Ich meine, 25 cm sind jetzt auch nicht gerade das Größte oder so. Nee, es gibt schon noch größere Ausmaße. Ja. Das ist schon sehr überdurchschnittlich, natürlich. Wie ist sie denn gebaut? Ist sie eine zierliche Frau? Ja, die ist eigentlich top, halt. Wie soll ich sagen? Die ist sehr gut gebaut, ja. Wie groß ist sie? Die ist 1,76. Ja. Also... Und der klassische Sex funktioniert wirklich nicht, weil es ihr dann wehtut. Genau. Und da habt ihr auch schon alle Varianten ausprobiert, da kommt man sich nicht irgendwie näher. Ja, in den ganzen Jahren schon, ja. Das geht nicht. Mhm. Ich dachte gerade, dass sie eine ganz zierliche ist, eine ganz kleine, eine ganz zierlich gebaut, dann wäre es dann alles noch dramatischer. Ja, klar, dann würde ich das auch verstehen. Nee, das ist nicht. Achso, verstehst du es nicht so ganz? Glaubst du, dass sie sich ein bisschen anstellt auch? Ja, denk schon. Ah. Ich glaube schon. Warum sollte sie? Ich weiß ja nicht. Die ist ja ein bisschen, halt, die ist ja dünn und lang. Ja, und sie meint halt, ja, das wird wehtun und dies und das. Die ganze Zeit immer das Gleiche für mich, muss ich mir anhören. leidet eure Beziehung überhaupt darunter auch schon? Nein, das nicht. Weil ich sag ja, ich meine, Sex ist nicht immer das A und das muss ja nicht sein. Ja. Jedes Mal, Sex ist ja nicht gleich Liebe. Naja, klar. Aber ihr versteht euch so durchaus sehr gut und da ist schon eine tiefe Verbindung zwischen euch beiden. Ja, klar. Mhm. Weil meine Sorge ist ja auch, ich bin ja halt ein Mann, der, ich meine, so viele Jahre und so, da kann man ja irgendwann mal, sagt man sich, ja komm, dann gehe ich halt da und hol's mir, aber das kann ich ja nicht, weil ich will ja nicht hintergehen. Naja, verstehe. Verstehe. Und wenn ich mit dir darüber rede, dann sage ich halt mal wieder das Gleiche. Sammy, wie könntest du dir vorstellen, mit ihr zu einer Sexualberatung zu gehen? Könnte ich, ja, aber das wird sie niemals machen. Schlag's ihr vor. Dafür schämt sie sich zu sagen. Ach egal, schlag's ihr mal vor. Es muss ja irgendwie weitergehen. Du musst ja sagen, dass du unzufrieden bist und ihr aber nicht die Schuld gibst, sondern vielleicht liegt die Schuld auch bei dir, dass einfach mal ein neutraler Mensch einfach mal sich das anhört, ein Fachmann, der da sitzt, der das kennt, der sich auskennt und der mit euch beiden ganz professionell redet wie ein Arzt. Ja, sie selber sagte zu mir, es gibt vielleicht was, wo man so eine Penisverkleinerung... Nein, Quatsch, mach bloß nicht sowas. Alles unseriös, alles furchtbar. Sei froh, dass du ordentlich ausgestattet bist und nein, lass bloß nichts machen. Um Gottes Willen, nein. Ich weiß nicht, was ich... Wird ja jeder seriöse Urologe von abraten. Sammy, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und werden dich doch mal versorgen mit einer guten Sexualberatungsstelle in deiner Gegend. Das wäre jetzt mein erster wichtiger Tipp für dich. Okay. Alles Weitere gleich am Telefon. Lieber Sammy, alles Gute, tschüss. Danke auch, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Ove Petersen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, bis dahin. Tschüss.